Kapitel 05. Spezifische Herzkrankheiten. Wir wollen nun einige spezifische Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die geistlichen Ursachen dahinter betrachten. Hypertonie. Hypertonie ist der medizinische Begriff für hohen Blutdruck. Ich weiß, dass manche Fälle von Bluthochdruck eine Begleiterscheinung bestimmter anderer Krankheiten sind, wie Diabetes Typ 1. Aber wenn es in erster Linie um Bluthochdruck geht, sind die geistlichen Ursachen Angst, Sorge und Stress. Als Folge dieser stressbedingten Ursachen beginnen die Zellmembranen, Wände, der Arterien zu versteifen und sich zusammenzuziehen, was zu einer Verengung der herznahen Blutgefäße führt. Dies hat wiederum einen Widerstand gegen den Blutfluss zur Folge. Wenn sich das Blut in den Herzkranzgefäßen zurückstaut, erhöht sich der Druck auf das Herz. Die Folge ist Bluthochdruck, der unbehandelt zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann. Nach Angaben der American Heart Association haben fast die Hälfte aller Erwachsenen in den Vereinigten Staaten Bluthochdruck. Das ist eine Plage, die wir stoppen können, wenn wir uns Gottes Wahrheit darüber zu eigen machen, wie wir Furcht und Angst in unserem Leben überwinden können. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie ihre biologische Beschaffenheit durch die Beziehung zwischen Seele und Körper und durch Versuchung beeinflusst wird. Verwerfen Sie die Versuchungen und unerwünschten Gedanken der Angst und des Stresses des Feindes, tun Sie vor dem Herrn Buße, dass Sie dieses Gesetz der Sünde angenommen haben, erneuern Sie Ihren Geist mit den Wahrheiten des Wortes Gottes und sinnen Sie über die Bibelstellen nach, die uns sagen, dass wir uns vor nichts fürchten oder besorgt sein sollen. Anmerkung: Auch viele Christen haben nicht verinnerlicht, was uns als Miterben im neuen Bund durch das vollendete Werk am Kreuz bereits gegeben worden ist. Bei Bluthochdruck verschreiben Ärzte Tabletten, die Beta-Blocker genannt werden. Sie bewirken, dass sich die Blutgefäße entspannen, sodass das Blut wieder in seinen natürlichen Fluss zurückkehren kann. Die Einnahme von Medikamenten wird Ihren Körper wieder ins Gleichgewicht bringen und den Bluthochdruck kontrollieren, aber sie wird Sie nicht von der zugrunde liegenden Ursache heilen. Gottes Wille ist es, dass Sie die Angst, die Sorge und den Stress für immer loswerden. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie Ihre Blutdruckmedikamente absetzen sollen. Aber wenn Sie sich auf die Wahrheit von Gottes Wort einlassen und frei von Angst werden, wird Ihr Arzt das Medikament vielleicht aus Ihrem Leben streichen. Angina pectoris. Dies ist eine Art von Brustschmerz, der durch eine verminderte Durchblutung des Herzens verursacht wird. Die Patienten spüren ein schweres Gefühl, einen Druck oder sehr schmerzhafte Krämpfe in der Brust aufgrund einer Verdickung der Arterien in der Nähe des Herzens. Es steht in direktem Zusammenhang mit derselben geistlichen Ursache von Furcht, Sorge und Stress, die eine Verengung der Herzkranzgefäße verursacht. Herzrhythmusstörungen. Diese sind auf eine elektrische Störung in Ihrem Herzschlag zurückzuführen. Es handelt sich um Störungen des Herzrhythmus, die ihre geistlichen Ursachen in Furcht, Sorge und Stress haben. Aufgrund der Beziehung zwischen Geist, Seele und Körper und der Störungen, die falsche Gedanken in Ihrem Körpersystem verursachen können, empfängt das Herz-Kreislauf-System nicht die richtigen elektrischen Signale und der Herzschlag wird unterbrochen. Mitralklappenprolaps. Bei Herzerkrankungen haben wir festgestellt, dass die Mitralklappe in vielen Fällen aufgrund von neurologischen Fehlzündungen, die Herzrhythmusstörungen ähneln, offen oder geschlossen bleibt. Die Fehlzündung unterbricht die elektrische Verbindung zur Klappe. Auch hier sind die geistlichen Ursachen für die Fehlzündungen Angst, Sorge und Stress. Aneurysmen. Ein Aneurysma ist eine abnorme, ballonartige Schwellung an der Seite einer Arterie, die durch eine Schwäche in der Arterienwand verursacht wird. Es kann sich um ein Aneurysma im Gehirn oder im Herzen handeln, in beiden Fällen handelt es sich um eine Schwellung oder einen Riss der Blutgefäße. Wann immer ich eine Person mit platzenden oder erweiterten Blutgefäßen antreffe, hat sie mit Ärger, Wut und Feindseligkeit zu tun. Krampfadern sind eine andere Form eines Aneurysmas. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel, Epheser 4, 26-27. Koronare Herzkrankheit. Dies ist die häufigste Ursache für Herzinfarkte. In erster Linie handelt es sich um eine Verstopfung der Arterien in der Nähe des Herzens, sodass der Herzmuskel nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Die koronare Herzkrankheit beinhaltet auch eine Verhärtung der Arterien, die zu einer Verengung dieser Arterien und einer Einschränkung des Blutflusses führt. Jahrelang wurden alle Verengungen der Arterien auf Cholesterolablagerungen zurückgeführt. Ich habe jedoch bei meinem eigenen Herzinfarkt und in den Krankengeschichten anderer gesehen, dass es auch geistliche Ursachen gibt, die für die Ablagerung von Plaque verantwortlich sind. Andere geistliche Ursachen für koronare Herzkrankheiten sind Selbstablehnung, Verbitterung gegen sich selbst und Selbsthass. Kardiomyopathie. Kardiomyopathie ist eine Erkrankung des Herzmuskels. In den meisten Fällen führt die Kardiomyopathie dazu, dass der Herzmuskel vergrößert, dick oder steif wird. Das Herz funktioniert nicht mehr normal und hat Mühe zu schlagen. Auch die Blutgefäße können sich verhärten und rissig werden. Kardiomyopathie ist eine Folge eines geistlich harten Herzens. Hartherzige Menschen müssen ihr Herz für Gottes Zurechtweisung offen halten. Verhärten Sie Ihr Herz nicht. Es gibt mehrere Verse in der Bibel, die uns zeigen, wie wichtig es ist, unser Herz nicht zu verhärten. Aufgrund der Beziehung zwischen Geist, Seele und Körper glaube ich, dass es dem Herrn sowohl um die geistliche als auch um die körperliche Verhärtung unseres Herzens geht. Verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung, am Tag der Versuchung in der Wüste, Psalm 95, 8. Erlauben Sie der Liebe und dem Frieden Gottes, in Ihrem Herzen zu herrschen und zu regieren. Er ist Ihre Antwort auf ein verhärtetes Herz. Menschen mit Herzproblemen haben ihren Frieden verloren und sind vom Weg abgekommen, sie haben sehr unruhige Herzen. Jesus bietet uns seinen Frieden an, einen Frieden, der alles übertrifft, was die Welt bieten kann. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, Johannes 14, 27. Um diesen Frieden zu haben, müssen wir dem Herrn vertrauen und in ihm ruhen. Glauben Sie an seine Liebe zu Ihnen und nehmen Sie sie an. Ich bin heute für alles in meinem Leben dankbar. Ich bin ein erfolgreicher Überlebenskünstler. Ich schätze und liebe meine Frau aufrichtig und bin dankbar für die Verlängerung des Lebens, die Gott mir gegeben hat, um mit ihr auf dieser Erde zu leben. Sie ist meine liebste Freundin im Leben. In Hebräer 3, 15 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, ich möchte mein Herz weich und offen für den Herrn und seine Stimme halten. Ich möchte niemals die Worte hören, Henry, ich habe dich nie gekannt und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, Matthäus 7, 23. Ich möchte für Gott belehrbar sein. Er ist unser Vater. Wir sind seine Nachkommen, Söhne und Töchter. Das bedeutet Beziehung, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Römer 8, 15. Die Kirche soll ein Organismus sein, keine Organisation. Gott möchte, dass jedes Mitglied des Leibes Christi in Beziehung zu ihm und zu den anderen steht. Er will diese Beziehung zu uns als unser Vater, so wie er es schon bei Adam und Eva in der Kühle des Gartens war. Dem Zorn Einhalt gebieten. Ich möchte Ihnen noch einige andere Dinge mitteilen, die das Wort Gottes über Zorn und Wut zu sagen hat. Die Psalmen sagen uns, dass der Herr langsam zum Zorn ist und reich an Gnade. Das ist Ihr Wegweiser, wenn Sie an Gottes Wesen teilhaben wollen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade, Psalm 103, 8. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann, Sprüche 19, 11. Es wird Ihnen zur Ehre gereichen, eine Verfehlung zu übersehen und der Person zu vergeben, die sich gegen Sie versündigt hat, so wie Jesus es uns im Vaterunser aufträgt. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren, Prediger 7, 9. Niemand von uns möchte als Narr gelten. Lassen Sie nicht länger zu, dass der Zorn Sie kontrolliert und Ihren Körper zerstört. Zum Schluss noch einer meiner Lieblingsverse, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann, Sprüche 25, 28. Lernen Sie in Jesu Namen, über Ihren eigenen Geist zu herrschen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Stadt niedergerissen wird. Geben Sie dem Feind keinen leichten Zugang zu Ihnen, weil Ihre Glaubensmauern niedergerissen sind. Seien wir bereit, uns zurechtweisen zu lassen. Erinnern wir uns daran, die Wahrheit in unser Herz aufzunehmen. Lassen wir der Weisheit ihren vollkommenen Weg und Willen in unserem Leben. Lassen Sie uns unser Leben im Glauben auf der Grundlage des Wortes Gottes leben. Werden Sie jetzt mit mir beten? Vater, danke für dein Wort, das uns über die Wissenschaft hinaus zur vollen Wahrheit führt. Danke, dass du uns gewarnt hast, dass Zorn, Wut, Feindseligkeit, Stress, Angst, Sorge und Hartherzigkeit direkte Auswirkungen auf unsere das Herz und das Gefäßsystem betreffende Gesundheit haben können. Gott, du bist größer als unsere Sünde. Die Bibel sagt, denn wenn unser Herz uns verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und weiß alles deshalb, Herr, auch wenn unser Herz uns verurteilt, bist du größer als unsere Sünde. Und wenn wir unsere Sünden bekennen und sie bereuen, wird dein Heiliger Geist uns helfen, unsere Persönlichkeit zu erneuern. In Jesu Namen, Amen, VGL 1. Johannes 3, 20. Mäßigung ist Selbstbeherrschung. Noch ein letztes Wort zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich weiß, dass viele Menschen sich fragen, was ist mit Ernährung und Bewegung, um uns vor Herzkrankheiten zu schützen. Nach meinem Herzinfarkt wurde ich vom Herrn überführt, dass ich etwas nicht praktiziert hatte, was ich bereits lehrte, nämlich Mäßigung oder, wie manche Übersetzungen es nennen, Selbstbeherrschung. Wir alle können manchmal ein wenig langsam von Begriff sein, auch ich. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, und wir sollten ihn nicht mit zu viel oder mit der falschen Art von Nahrung missbrauchen. Ich musste lernen, bei meinen Essgewohnheiten maßvoll zu sein. Ich genieße es, Essen zuzubereiten und zu essen. In der Vergangenheit habe ich beruflich als Koch in mehreren Restaurants gearbeitet, und auch heute noch koche ich gerne zu Hause. Das ist für mich eine Art Kunst. Früher fiel es mir bei meinen Lieblingsspeisen schwer, in Maßen zu essen. Bei Grillrippchen waren 2 Portionen nie genug. Wenn ich jetzt grillen gehe, reichen mir 2 Knochen völlig aus. Ich liebe den Geschmack und die Konsistenz, aber ich muss mich nicht an bestimmten Lebensmitteln satt essen. Ich esse, was ich will, aber ch übertreibe es nicht. Außerdem ernähre ich mich natriumarm, denn Natrium führt zu Wassereinlagerungen oder Ödemen. Die Medizin und ich sind uns einig, dass ich das vermeiden sollte. Es macht mir viel Spaß, das Maß halten zu lernen, und alle meine Ärzte glauben, dass es meiner Gesundheit geholfen hat. Ich habe in den letzten Jahren fast 40 Kilo abgenommen, allerdings muss ich zugeben, dass ich bei manchen Süßigkeiten immer noch zu kämpfen habe. Ernährung kann ein Leben nach Gottes Willen nicht ersetzen, auch wenn die Erhaltung des Körpers wichtig ist, müssen wir uns ansehen, was das Wort Gottes sonst noch über die Ernährung zu sagen hat, denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt, Römer 14, 17. Es ist gut für uns, ausgewogene, nährstoffreiche Lebensmittel zu essen, die das ersetzen können, was der Körper in der Homöostase verbraucht hat, aber wenn Sie glauben, dass die Ernährung die einzige Grundlage für Gesundheit und Langlebigkeit ist, liegen Sie falsch. Wenn Sie Ärger, Stress, Wut und Angst in sich tragen, die die Fähigkeit Ihres Körpers, Krankheiten abzuwehren, zerstören, dann sind Ernährung und Bewegung nicht stark genug, um zu verhindern, dass Sie Herzkrankheiten bekommen. Glauben Sie jetzt nicht, ich hätte gesagt, Ernährung sei nicht wichtig, aber ich sage Ihnen, dass Ernährung weder ein Leben nach Gottes Willen noch Frieden noch Freude im Heiligen Geist ersetzen kann. Gott gefällig leben. So ist es auch mit dem Sport. Mäßiger Sport kann unseren Körper und unseren Geist stärken, aber Sport ist auch nicht die totale Lösung für ihre Gesundheit. Ich kenne Menschen, die viel Sport getrieben haben, aber wegen einer geistlichen Ursache, die ihr Immunsystem zerstört hat, gestorben sind. Laut der Heiligen Schrift nützt Sport wenig. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Achten Sie darauf, dass Sie mich nicht falsch zitieren. Ich habe nicht gesagt, dass Sport keinen Nutzen bringt. Es heißt dort, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat, 1. Timotheus 4, 8. Gott versichert uns, dass die Übung in Gottesfurcht bzw. ein gottgefälliges Leben helfen wird, sowohl in diesem Leben bei ihrer Gesundheit als auch im kommenden Leben. Wie üben wir uns in Gottesfurcht? Seien Sie Menschen des Glaubens, nicht der Angst, seien Sie Menschen der Wahrheit, nicht des Aberglaubens, seien Sie Menschen der Vergebung, nicht der Unversöhnlichkeit. Lieben Sie Ihren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand, und lieben Sie Ihren Nächsten wie sich selbstständig. Dies ist die Grundlage des Lebens und des Wortes. Jesus antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Matthäus 22, 37 bis 39. Anmerkung: Im Neuen Bund haben die Gebote keine Geltung mehr, denn sie wurden durch das Gebot der Liebe ersetzt. Wenn Sie den Herrn, Ihren Gott, nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben, wenn Sie sich selbst nicht lieben und Ihren Nächsten nicht lieben, dann sind Ernährung und Sport von geringem Wert. Ich bin streng, aber ich versuche, Ihnen zu helfen. Ich möchte Sie aus Ihrem Trott aufwecken. Sie sind von einer Industrie betört worden, die Ihnen viel Geld für Ernährungs- und Bewegungstipps abverlangt, Ihnen aber keine Informationen von Gott gibt. Bitten Sie den Vater, den Heiligen Geist freizusetzen, um Ihre Erkenntnis zu vertiefen. Suchen Sie für sich selbst geeignete Bibelverse, sinnen Sie darüber nach und teilen Sie sie anderen mit, denn jemand, den Sie kennen, braucht sie ebenfalls. Werden Sie ein Mensch des Glaubens und nicht der Angst, ein Mensch, der Liebe und Vergebung und nicht des Zorns und der Bosheit. Meditieren Sie über Gottes Wort und erlauben Sie ihm, Sie von innen heraus zu verändern. Er kämpft für Sie, und ich auch.